Sie ist bekannt als das älteste Supermodel Deutschlands. Evelyn Hall, heute 70 Jahre alt, begann ihre Laufstegkarriere tatsächlich mit 65. In einem Alter also, in dem andere in Rente gehen. Langes silbergraues Haar, unendlich lange Beine und eine positive energetische Ausstrahlung sind dabei die Markenzeichen, die ihr auch international Ruhm verschafften. Seit 2 Jahren steht sie auch erfolgreich als Rocksängerin auf der Bühne. Genrewechsel und berufliche Neuanfänge sind eine Art roter Faden in ihrem Leben. So hat Evelyn Hall zum Beispiel auch viele Jahre als Schauspielerin an verschiedenen Theatern gearbeitet. Naja, unterschiedlicher konnten meine beiden Eltern überhaupt nicht sein. Aber die kamen aus derselben Zeit. Die hatten den Krieg erlebt. Die hatten Bomben erlebt und sie waren am selben Theater. Mein Vater war Schauspieler, meine Mutter war Tänzerin. Da haben die sich kennengelernt. Das war natürlich ein Band. Das kann besser gar nicht sein. Aber vom Charakter her, meine Mutter eine ganz bescheidene, ganz schüchterne, liebenswerte, wundervolle Frau. Und mein Vater, der Macher, der immer alles praktisch nahm, so hat er uns auch erzogen. Und ich finde, unser Familienleben war eines der schönsten, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Und wir hatten ein Telefon, das war so ein schwarzes mit Ziffern und das stand da. Und mein Vater hat immer gesagt, wir müssten, wenn er weg ist, immer schön drauf achten, wenn es klingelt. Und dann einen kleinen Zettel und genau aufschreiben, weil es ja dann beruflich ist. Und naja, also wenn es dann nicht geklappt hat, entweder war mein Bruder nicht richtig dran oder wenn ich dran war, ging es gar nicht. Dann haben wir dann, wenn er kam, gesagt, es hat das Telefon geklingelt. Da sagt er, na und, was habt ihr aufgeschrieben? Und dann haben wir nicht aufgeschrieben und dann hat er mir gesagt, es darf gar nicht wahr sein. Also wie soll ich euch ernähren? Also dieses Telefon, es war dann wirklich schon wie so ein Damoklesschwert. Wir haben dann auch immer nur auf dieses Telefon geguckt, weil es ja klingen sollte, damit es uns Arbeit verschaffte, ja. Und es war eben auch so hübsch mit dieser Gabel und mit diesem Hörer und man hatte etwas in der Hand. Es ist ein Telefon, ja. Es hatte einen Nimbus. Und weil es eben auch so viel bedeutete, dass man ja Arbeit damit bekam, hatte das nämlich eine Dimension, die ist so groß gewesen, dass dieses Telefon für mich ein Leben lang hat es mich begleitet. Und jetzt vor einigen Jahren habe ich mir ein solches Telefon besorgt. Genauso sieht es aus. Es ist wieder im Flur. Das klingelt besser. Da hört man jeden. Man versteht jeden. Und man hat plötzlich ein Telefon wie vor 180 Jahren. Und man ist glücklich und alles möchte ich hergeben. Nur nicht dieses Telefon. Ja, also es war immer so, wir hatten ja nichts. Und Oma nähte immer für uns. Oma hatte auf so einer Ringermaschine, hat alles hier, konnte fast gar nicht mehr gucken. Und aus alten Stoffen haben sie mir so ein Mäntelchen gemacht. Und ich stand immer so, ich war nun auch sehr dünn, was ich ja heute auch noch bin, also viel hat sich da nicht verändert, aber ich sah immer so aus wie so ein verlorenes Kind, weil ich ja nun auch so eine Zarte war. Also wenn man dann so ein armseliges Kleidchen hat, oder wollen wir mal sagen, etwas bescheidener, und dann mit so einem kleinen Stiefelchen, das Zillekind, hat mein Vater immer gesagt, weil ich sah immer so aus wie, ach Gott, wenn sie nun noch ein paar Pfund drauf hätte, da hat sie auch nichts zu essen gekriegt. Und dann sagt er, das ist immer so typisch Zille. Kind, du siehst immer, dann waren die Haare, hingen auch so traurig da rum. Dann hat sie meine Mami so die Haare nach oben und mit so einem Kamm, wo du so eine Tolle reingemacht hast, da sah ich noch mehr aus wie Zille. Und dann hatte noch Oma immer so eine Schleife reingemacht. Es hatte immer sowas wie, naja, sie haben es irgendwo hingekriegt. Und das war so das Bild, darum hat Papa immer gesagt, du bist mein kleines Zillekind. Ja, ich hatte eine ausgesprochen schöne Kindheit. Ich war ja ein Straßenkind. Wir spielten immer Geschichtenball. Bin ja in Eppendorf groß geworden, in Hamburg-Eppendorf. Und da war so eine Wand und dann hat man sich einen Ball genommen und dann hat man mal Geschichtenball erzählt. Und immer wenn der Ball runterfiel, kam die nächste dran. Und dann musstest du anknüpfen an das, was du vorher gesagt hast. Und dann hieß es ja, ja, wo jetzt war ich denn jetzt stehen geblieben? So. Und irgendwann war auch die Luft raus, dann haben wir also lange gespielt. Und dann hat ein Mädchen gesagt, komm doch mal zu mir rauf. Und dann bin ich zu ihr raufgegangen und dann waren da Spitzenschuhe. Ich wusste gar nicht, was das war. Und dann sagt sie, ja, ich gehe in eine Ballettschule und hat mir diese Schuhe gegeben. Ich zog die an und seitdem habe ich sie wieder ausgezogen. Es war eine Begegnung, eine Entscheidung. Ich bin dann nach Hause gerannt und habe meiner Mutter erzählt, dass ich jetzt in die Ballettschule gehen will. Ich habe Spitzenschuhe an, Ballettschuhe angehabt und ich möchte jetzt bitte gerne in die Ballettschule. Und dann fing meine Mutter an und sagte, Moment, mein Kind, ich weiß, wovon du redest. Das musst du dir sehr, sehr genau überlegen. Denn das ist ein harter Job. Also entweder du machst das wirklich mit Intensität, dann heißt es beruflich, dann gibt es ganz wenige, die das nach oben schaffen. Und da hat sie dann erstmal so langsam angefangen, mich einzuweihen, in die Möglichkeit, es eben nicht zu erreichen. Mein Vater hat gesagt, wenn du da nicht ganz vorne in der ersten Reihe bist, dann hinten mit den Hupdolen da hinten, dann sagt er, dann wird das natürlich nichts. Ich meine, in der Richtung war er ja auch immer so offen. Und also sie hatten mir das eigentlich überhaupt nicht schmackhaft gemacht. Im Gegenteil, ich fand ja, sie hatten mich eigentlich schon so eingelullt, dass ich ja noch nicht angefangen habe, hätte das eigentlich auch schon beendet sein können. Aber ich war ja vom Ehrgeiz zerfressen, was ich heute auch noch bin, und wollte dann ganz schnell auch auf die Bühne. Und das erste Ding, was ich gemacht habe, war am Besenbinderhof die Schneekönigin. Und da war ich eine Schneeflocke. Und das Bild besitze ich auch noch. Und dann hat mein Vater durch seine Kontakte, die er ja am Theater hatte, an einem Abend einmal die Prima Ballerina der Hamburgischen Staatsoper kennengelernt. Und hat dann einfach die Gelegenheit genommen. Otti Tenzel hieß die. Und das werde ich nie vergessen, ist ganz klar. Solche Sachen vergisst man nicht. Ist auf die zugegangen und hat gesagt, wissen Sie, ich habe eine Tochter und sie ist begabt. Und sie möchte gerne ein bisschen was werden. Was würden Sie mir denn da raten? Und da hat sie gesagt, berufen Sie sich auf mich. Gehen Sie in die Hamburgischen Staatsoper. Dann ist da eine Russin, Isabella Vernici, berufen Sie sich auf mich und sagen Sie, sie kommt von mir, und das Weitere kann man dann ja sehen. Aber da hat sie doch die kleine Tür geöffnet, darauf wären wir nicht gekommen damals, nicht, dass die Oper schon ausbildet. Und von da an ging es ja alles auch den Weg, den es gehen muss. Aber wissen Sie was, alles habe ich eigentlich in meinem Leben alleine gemacht. Nur irgendwo muss auch einer eine Tür aufmachen, durch die Sie durchgehen. Den Rest musst du alleine machen. Ich bin als Kind so ehrgeizig gewesen. Also es war ja zu niedlich. Ich war ja fast in allen Opern beteiligt. Das gab ja viel mehr, auch noch Kinderballett und Kinderchöre. Das gab's ja alles zu meiner Zeit. Und ich hatte dann zwei Intendanten. Das war einmal Rennert. Das war ein ganz großer Intendant. Und natürlich mein Gott, Rolf Liebermann. Die Hamburgische Staatsoper war zu diesem Zeit sowieso das Haus. Und ich war 15, 16, so ungefähr, 15. Und wir hatten einen neuen Ballettdirektor und der hieß Van Dijk. Peter Van Dijk kam aus Paris, war Solotänzer und eben jetzt unser neuer Direktor. Und ich sah immer zu, guckte immer, was er machte, fragte auch mal, ob ich nicht mal bei ihm mittrainieren dürfte. Es hat keiner sich getraut. Ich war ja noch nicht mal engagiert, ich war ja nur Elevin. Und er hat mich gelassen, hat mich dann beobachtet offensichtlich. Und irgendwann wurde darüber geredet, naja, was macht man denn, wenn man die 3 Jahre an der Schule so eine Ausbildung gemacht hat, die ich ja gemacht habe mit sehr gut und eben mit einem Zertifikat und abgeschlossen. Da hat dann mein Vater auch gesagt, na, da musst du ja gucken, was ist denn dann, danach, wo gehst du denn hin? Ist ja nicht automatisch, dass dich einer übernimmt. Und ich hatte den Mut, beim Training einfach hinter ihm herzulaufen, weil er machte immer mit, da er ja selber Tänzer war, lief ich hinter ihm her und sagte, Herr Van Dijk, darf ich Sie mal eine Minute stören? Ja, sagt er, Klopsch, natürlich, hat mir auch schon Klopsch genannt. Ja, Klopsch, natürlich. Was ist denn? Ich sag, ich wollte mal fragen, sagen Sie, Herr Van Dijk, könnte es vielleicht möglich sein, ob ich vielleicht in dieser Gruppe also tanzen könnte, ob Sie mich bitte engagieren könnten. Also ich stotterte da so rum, wie ich das jetzt tue. Also engagiert werden könnte Und dann guckte er mich an und sagte, Klopsch, Sie sind moralisch schon längst engagiert. Also ich weiß nicht, bin ein paar Mal in meinem Leben ganz schnell nach Hause gelaufen. Und dann bin ich die Treppen rauf, sag, Mama, ich bin engagiert. Ich wäre Tänzerin an der Hamburgischen Staatsoper. Und mein Vater, na, der Teig doch gewusst. Der Teig doch gewusst, wa? Und so, was konnte denn Schöneres sein, ja? Und dann war auf dem Repertoire, gab's dann Schwansee. Ich war auch noch nicht engagiert. Und da machte er halt einfach Castings, Peter Van Dijk. So unterschiedliche Variationen, gucken, wer könnte denn und so weiter. Normalerweise weiß man das schon vorher. Es gibt ja nur Hierarchien, also Halbsolist, Mittelsolist, Ballerina und Prima Ballerina und so weiter. Gibt es ja alles da. Aber er wollte eben einfach doch noch mal schauen, wie die Tänzerinnen zusammenpassen. Und ich sehe uns im Ballettsaal, alle, ja. Und es ging da um ein Pas de Quatre. Also Pas de Quatre heißt 4 Mädchen, die zusammentanzen und dann jeder einzeln ein Solo hatte, ja. Und alle standen rum und er würfelte ganz einfach brutal die mal mit dem, die mal mit der. Und das machte er so willkürlich, dass man gar nicht gewusst hat, was er denn nun eigentlich wirklich will. Und ich merkte irgendwo, frag mich warum, ich stand ja auch da und mein Name wurde ja auch zwischendurch aufgerufen, obwohl ich noch gar keine Rechte hatte. Und dann machte er es ganz klar, rief vier auf, die waren hinten, das war der Ersatz, und vorne rief er drei Namen von den Solisten und der vierte war mein Name. Ich kann gar nicht beschreiben. Also ich glaube, wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich heute hier nicht und spreche nicht mit ihnen. Neid kam so aus den Augen raus. Es war so brutal. Ich konnte ja auch niemanden mehr anschauen. Also es war ganz klar, ich habe nur gesagt, Evelyn, guck niemanden an. Provoziere nicht auch noch, ja. Aber dann hörtest du das Getuschel. Da musste ich gucken, wie ich das so hinbekam, dass man dann auch noch vielleicht bescheiden in der Ecke sitzt. Und dann gab's eine, die guckte mich an und sagt, na, freust dich, ja? Also, oh, es war ganz furchtbar. Und da war aber auch gedacht, Menschenskind, freuen ist im Moment noch gar nicht angesagt. Aber ich bin auch da nach Hause gelaufen und habe gesagt, Papa, Mama, hör zu, ich werde Solistin. Und da sind wir also fast alle in Tränen ausgebrochen. Und ja, da war mein Weg geebnet. Ich hatte ja dann meine Hochzeit dort in der Staatsoper. Es gibt ja auch nichts Besseres, ne? Es gibt vier Staatsopern und Hamburger Staatsoper war halt das Beste. Stuttgart war noch gut und München auch noch. Also ich hatte es gut gewählt. Und auf jeden Fall war irgendwann die Luft raus bei mir. Ich habe so viel getanzt, ich hatte kein Privatleben. Ich fühlte, irgendetwas war nicht mehr so, wie es war. Es war auch nicht mehr der zickige Ehrgeiz, es war auch nicht mehr dieser Wunsch noch mehr. Ich war zu jung. Ich hatte ja das andere alles gar nicht gelebt. Und ich bin schon sehr früh Solistin gewesen. Also irgendwas war so. Und dann gab es einen Wechsel, Liebermann geht weg und Van Dyck geht auch weg. Und dann hat man auch gesagt, die Klopsch muss weg. Das störte mich alles gar nicht, weil meine Leute waren eh weg. Und ich sitze in der Kantine und bespreche das mit meinem Solopartner. Und sage zu dem, weißt du, Markus, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Vielleicht fange ich doch an mit Schauspiel schon, mit Papa oder so. Der hat ja da Beziehung. Kann man ja ganz langsam anfangen. Aber weißt du was, ich muss jetzt erstmal gar nichts machen. Alles das, was ich vorher so mit einer solchen Inbrunst und Intensität gemacht habe und fast zu viel, war plötzlich wie ein Ballon. Da piekst rein und es macht Peng und da ist keine Luft mehr drin. Ich dachte, vielleicht drei Tage oder sowas, kriege ich einen Anruf. Im schwarzen Telefon. Also auf jeden Fall sagt er, du, hier ist Markus, Evelyn. Ich sage, nein, was ist denn? Hat mich noch nie einer angerufen. Der sagt, pass mal auf, Evelyn, du hast doch gesagt, du weißt nicht, was du machst. Ja, ja. Was? Ja, ja, ja, und? Du, ich bin gestern gerade, habe ich hier einen Abend verbracht mit einem Produzenten, der die Lido-Show macht. Ich sage, was bitte? Ja, hast du noch nicht gehört, die Lido-Show, das ist eine große Entertainment-Show. So, aha, sag ich. Ja, schön. Und da habe ich dich vorgeschlagen. Der sucht Mädchen, die sind groß. Und da ich ja nun als Tänzerin sehr groß war, und du hast ja gesagt, du wüsstest jetzt nicht, was du machen solltest, habe ich gedacht, ihr könnt euch doch mal treffen. Ich gehe zu meinem Vater, zu meiner Mutter und sag, Mama, Lido? Der sagt, Papa, das kennst du doch, das ist doch der Verein da mit den Federn und diesen ganzen Scheiß da. Die großen Mädchen, die da ganz mit halb nackig und mit ganz süßen Dingern und so, mit Federn so. Aha. Ja, also da meinte jemand, ich könnte jemanden kennenlernen, der mich dahin bringen sollte. Na, das ist die größte Show der Welt. Na also, na Püppi, war? So. Das war 70, ja, 1970. Also ich treffe den und der sagt, da brauchen Sie gar nicht vorzutanzen. Solotänzerin der Hamburgischen Staatsoper, dann hat er da so an der Tür so ein kleines Zeichen gemacht, damit man auch die Größe hatte. Fand ich ja schon mal ganz lächerlich, aber da musste ich irgendwo so einen Kick nach oben machen, so das ganz nennt man so ein Battement, so ganz nach oben. Die Mädchen, die mit den langen Beinen und so weiter, sagt er, ist engagiert. Ich denke, was bitte? Engagiert? Ja, sie sind engagiert. Ganz klar, brauchen wir gar nicht lange zu gucken. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich nach Las Vegas. Und somit war Las Vegas geboren. Aber was mich erschreckt hat, war die Begegnung mit der Stadt. Ich kam aus einem zivilisierten Kulturreich und da war gar nichts davon. Ich sah nur Farben, laut, es brillierte, es glitzerte überall und es war nichts mehr von zu Hause. Und das war so ein Schock für mich, dass ich gedacht habe, hier werde ich nicht bleiben. Hier weiß ich genau, hier werde ich nicht bleiben. Das ist nicht meine Kultur. Und es war alles fremd. Der Tanz war fremd, die Menschen waren fremd. Es gab nichts, was ich auch nur annähernd hätte mit irgendwas vergleichen können. Dann kam etwas, was eigentlich das Schönste war, was mir eigentlich passieren konnte. Ich fing an, dieses Las Vegas zu dem wichtigsten Ort meines Lebens zu machen. Alles, was ich dort erlebt habe, bin ich heute. Das habe ich diesen wundervollen Menschen zu verdanken, die sofort mitbekommen haben, dass ich eigentlich vollkommen falsch da war. Ich war eine klassische Tänzerin. Aber ich war so klassisch. Ich war die klassischste Tänzerin, auch vom Kopf her, von der Idee, von der Philosophie, dass man eigentlich im Grunde genommen einfach nur Ja oder Nein sagen konnte. Und Ja habe ich gesagt, weil ich so verdammt ehrgeizig bin. Ich hätte es nicht ertragen, so einfach zurückzugehen. Man muss bedenken, das ist ein moderner Showtanz, der auf Schönheit aufgebaut ist. Man hat Absätze an, dann hat man hohe Schuhe an, man hat Federn, man hat Fächer. Das ist eine Welt, die nichts, aber auch mit dem auch nur annähernd zu tun hat, was ich kannte. Und das Schöne an der ganzen Geschichte war, dass ich durch meine Persönlichkeit, auch durch meinen Humor und durch meine Ängste und alles, was ich so zu bieten hatte, habe ich denen auf den Tisch gelegt. Ich habe denen gezeigt, dass ich es alles nicht kann und ich Hilfe brauche. Und das haben die einfach gerochen. Sie haben mich Klopsch genannt, weil sie den Namen liebten. Da war jemand, der meinen Namen liebte, weil sie gesagt haben, also wer so heißt, der hat einen Knall. Und wer einen Knall hat, der ist schon mal richtig hier. Also es ging ja schon mal erstmal, nahm ich ja enorm zu. Ich bin ja ein Dickerchen geworden. Alleine durch diese Esskultur dort, durch dann, dass ich ja vom Klassischen gar nicht mehr trainierte. Ich von 8 Stunden hartem Training gar nichts mehr, ja, denn das war ja eigentlich ein Spaziergang. Ich konnte zwar den Spaziergang nicht, aber es war nach wie vor vom Tanz, von der Qualität her ein Spaziergang. Da gab es Mädchen, die hatten überhaupt keine Ausbildung, aber das, was die machten, konnten die, ich nicht. Es interessiert ja keinen, was man vorher gemacht hat. Man muss das, was man macht, gut machen. Das konnte ich nicht. Und also ging es schon mal rum, dass ich auch nicht wusste, wie man die Perücken aufsetzt. Das musste man alles selber machen. Das konnte ich nicht, also brauchte ich Hilfe. Die Geschichte, wie die gemerkt haben, dass ich noch nicht einmal diese Perücke aufsetzen konnte mit diesen riesen Federn, das war ein solches schweres Ding. Dafür gab es extra Nadeln. Die musste man aus Paris mitbringen, damit man die dann in diese Gase-Dings hineintun konnte, damit das fest saß. Das war ein riesen Apparat. Es fiel bei mir alles runter. Und wenn es drauf war, war es schief. Und dann gab es eine zauberhafte Szene. Wir sollten alle runterkommen durchs Mikrofon und zeigen, wie wir aussehen in dem ersten Kostüm. Ich war die Letzte, weil ich immer noch dieses Ding nicht reinkriegte. Es fiel immer rum und es war, ich meine, tragischer geht's gar nicht. Und neben mir war eine, die das natürlich hatte und wollte gerade runtergehen. Die sah, wie ich da rumeierte und dieses Ding nicht aufkriegte. Dann drehte die sich um, ging zurück, setzte das Ding ab, zog die Haare nach hinten, machte mir einen Dutt, den mit so Nadeln ganz fest in den Kopf rein, setzte mir dieses Ding auf mit diesen anderen Nadeln rechts rein rum, sagte, Klopsch, let's go down now. Das war so toll. Da habe ich gemerkt, das ist deine Welt, die muss ich erobern, ganz egal wie. Und das habe ich. Also wie gesagt, ich hatte ja nur Schulenglisch, was zwar sehr gut war, aber wenn du da unten bist und du verstehst ja nichts. Also auf jeden Fall, und dann waren es alles Engländer und Amerikaner und Franzosen, auf jeden Fall, um alles so zu verstehen, brauchst du ja auch ein paar Tage, ein paar Routinetage, um zu begreifen, was dann einer will von dir. Und unten saßen die natürlich im Zuschauerraum, die Anweisung gegeben haben. Und während wir auf der Bühne waren, sagte der Choreograf, and when this person goes, the horses come in. On stage. And everybody disappears. Heißt so viel, wenn unsere Sache gemacht ist, gehen wir. Und dann ist die Nummer, dann kommen die Pferde, dann müssen wir weg. Das habe ich gar nicht verstanden. Also was passierte? Die Nummer kommt, eine Musik tritt ein, die Pferde kommen und alle hauen ab, nur ich nicht. Ich stand mitten in der Mitte mit den Pferden und der musste das Pferd nach oben ziehen. Ich stand da alleine auf der Bühne mit diesem Pferd und bin nicht von der Bühne gegangen. Ich weiß nur, er schrie von unten, Klopsch again. Oh my God, klopsch again. Ich habe dann nur noch alles falsch gemacht. Ich habe dann von diesem Tag an noch mehr falsch gemacht, weil ich schon vom nächsten Tag so eine Angst habe, dass schon wieder irgendwas kommt, das ich irgendwo nicht verstehe, weil vielleicht eine Stufe runter muss. Und dann die schönste Szene war ja, wir mussten dann immer umeinander so rum und es gab auch nur einen Ausgang. Eine Treppe nach oben, weil sich ja durch so ein großes Theater verschieben sich ja die Dekors. Das heißt, einer geht raus, der andere kommt rein. Es muss stimmen. Du musst zu diesem Zeitpunkt einen Abgang richtig machen, denn zurück kannst du nicht mehr und auftreten kannst du auch nicht mehr. Da erstickst du auf der Bühne, ja? Und wie gesagt, ich habe dann nur gehört, dass immer eine sagte, weißt du, Evelyn, wenn wir rund gehen, du musst follow Rosemary. Ich sag, who is Rosemary? Ja, die Blonde. Wenn du der nachgehst, dann bist du richtig. Gehst immer hinter ihr her. Just follow Rosemary. Also alleine das, wenn sie mir das immer sagten. And then just stick to Rosemary. Don't do your own thing. Just stick to Rosemary. Ich habe dann überhaupt schon nicht mehr geguckt, wie ich aussah. Ich habe auch nicht mehr gesehen, ob ich richtig tanze oder Füße setze. Ich habe nur immer geguckt, wo ist die denn geblieben, damit ich der nachgehen konnte. Und so war es laufend. Ich machte einen Fehler nach dem anderen. Und diese Fehler, die sind so, heute kann ich lachen. Und heute kann ich sagen, mein Gott, nochmal. Aber damals habe ich war so verzweifelt. Aber die Menschen haben mir so viel Liebe gegeben. Das, was ich eigentlich heute bin, bin ich durch die. Also wirklich, die drei Musketiere sind nichts dagegen. Es gab nie Neid, es gab nie Missgunst und alle waren da für dich. Jeder half dir und wenn sie gemerkt haben, du hast ein Problem, dann waren sie da für dich, ohne dass man was sagen musste. Das war die Zeit in Las Vegas, Lido, Las Vegas. Und alles das, was ich vielleicht heute bin, habe ich da komprimiert in diesen 3 Jahren gelernt. Und das gebe ich weiter. Das ist es. Silbergrau auf dem Laufsteg. Deutschlands älteste Supermodel Evelyn Hall, heute in der WDR5-Senderei Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Simone Wienströhr. Erlebte Geschichten am nächsten Sonntag wieder mit einem Menschen, der Mode macht, der modelt und kocht und als Hipster-Oper bekannt ist. Günter Krabbenhöft, der lässig elegante 70-jährige Dandy vom Kottbusser Tor in Berlin. Heute in einer Woche um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.